In die Ferne, aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. In die Ferne. Die Mondessichel mit dem Abendstern an dunkler Himmelswölbung, tief und fern. Das Leben am Gestade, wo ihr treibt, fließt sachter, bis nur ein Erinnern bleibt. Seefahrer ihr, an Bord der Mitternacht, vor Anker nun auf eurer Wanderwacht. Seefahrer um den Pol der Ewigkeit, im Kreis von Dunkelheit zu Dunkelheit. Ende von In die Ferne, aufgenommen von Sonja.